Erster Brüder und Schwestern, wir bitten euch im Namen von Jesus, lebt so, wie wir es euch gezeigt haben. So gefällt ihr Gott. Macht immer so weiter. Zweiter, ihr wisst, welche Regeln wir euch von Jesus gegeben haben. Dritter, Gott möchte, dass ihr heilig seid. Das bedeutet, lebt nicht in Sünde. Vierter, jeder Mann soll seine Frau ehren und respektieren. Fünfter, lebt nicht wie Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken nur an schlechte Dinge. Sechster, betrügt euren Bruder oder eure Schwester nicht. Gott wird euch dafür bestrafen. Wir haben euch das schon gesagt. Siebter, Gott hat uns nicht dazu berufen, unrein zu leben. Er möchte, dass wir heilig sind. Achter, wer diese Regeln nicht beachtet, achtet nicht uns gering, sondern Gott. Gott hat euch seinen Heiligen Geist gegeben. Neunter, wir müssen euch nicht über Bruderliebe schreiben. Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben. Zehnter, ihr zeigt eure Liebe allen Brüdern und Schwestern in ganz Makedonien. Aber wir bitten euch, liebt euch noch mehr. Elfter, seid ruhig und lebt euer Leben. Kümmert euch um eure Arbeit, so wie wir es euch gesagt haben. Zwölfter, dann werden die anderen Leute euch respektieren. Und ihr braucht niemanden, um Hilfe zu bitten. Dreizehnter, Brüder und Schwestern, wir möchten, dass ihr wisst, was mit den Menschen passiert, die sterben. Dann seid ihr nicht traurig wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Vierzehnter, wir glauben, dass Jesus gestorben und wieder auferstanden ist. Darum wird Gott auch die, die gestorben sind, mit Jesus zusammenbringen. Fünfzehnter, das sagen wir euch im Namen des Herrn, wir, die wir noch leben, werden nicht vor den Toten zu Jesus kommen, wenn er wiederkommt. Sechzehnter, Jesus selbst wird vom Himmel kommen. Es wird ein lauter Ruf sein, die Stimme eines Engels und der Schall einer Trompete. Dann werden zuerst die Toten auferstehen, die an Jesus geglaubt haben. Siebzehnter, danach werden wir, die wir noch leben, mit ihnen zusammen in den Wolken zu Jesus gebracht. Und wir werden für immer bei ihm sein. Achtzehnter, tröstet euch mit diesen Worten,